Wir machen heute einen kleinen Sprung, insofern wir von der Weltsystemanalyse zum Poststrukturalismus kommen, aber auch insofern, als die vorangegangenen Sitzungen, also Cultural Studies, kritische Theorie, Weltsystemanalyse, ja immer einen relativ offenen und transparenten Bezug zu Marx im Sinne von expliziten Anschlüssen hatten. Beim Poststrukturalismus ist das erstmal weitaus weniger klar, jedenfalls weitaus weniger auf der expliziten Ebene von Äußerungen klar. Ich hatte Ihnen ja beeinleitend schon mal an so einem Foucault-Zitat veranschaulicht, wie Foucault als ein wichtiger Vertreter des Poststrukturalismus sein Verhältnis zu Marx bestimmt. Und diese Verhältnisbestimmung findet sich auch bei ganz vielen anderen Poststrukturalisten wieder. Darauf werde ich dann auch noch kurz eingehen. Und das Ganze, dass man Poststrukturalismus normalerweise nicht mit marxistischen, neomarxistischen Ansätzen in Verbindung bringt, hat eher was mit wechselseitigen Feindsetzungen zwischen Poststrukturalismus und Marxismus zu tun, die sich aus den Konstellationen der 50er, 60er Jahre erklären, als damit, dass es wirklich grundsätzlich unterschiedliche Gegenstandsbereiche, Problemfelder und Analyseraster werden. Darauf werde ich, wie gesagt, im Verlauf der Sitzung noch ein bisschen eingehen. Die erste Sitzung wird, abgesehen von einem kleinen Überblick über das, was poststrukturalistisches Denken überhaupt ausmacht, vor allen Dingen vertiefend in Michel Foucault als einen wichtigen exemplarischen Vertreter dieser Denkströmung einführen. Sie sehen Foucault hier erstmal einleitend in zwei Abbildungen, das eine eine Fotografie, das andere eine zeitgenössische Karikatur, in der schon so einige Sachen auch deutlich werden. Also Foucault war zwar ein durchaus in der Mitte des Lebens stehender moderner Mensch, wie allerdings die Karikatur veranschaulicht, hat er sich oft mit den Skeletten, den Hinterlassenschaften einer schon ferner zurückliegenden Vergangenheit, vor allen Dingen in der Konstitutionsphase der modernen Gesellschaft beschäftigt. Darauf spielt also diese Karikatur mit dem als Hamlet dargestellten Foucault, der den Totenschädel befragt, an. Wenn man das Verhältnis des Poststrukturalismus zu anderen Wissenschaftsströmungen aufklären will, ist es natürlich nicht unbedingt sinnvoll, gleich mit Marx einzusteigen, sondern es ist interessanter, sich erstmal zu fragen, worauf bezieht sich eigentlich das Post? Und das Post bezieht sich natürlich auf den Strukturalismus, also das heißt, es geht um eine Denkströmung, die sich im Wesentlichen darüber definiert, dass sie vom Strukturalismus ausgeht, in mehrerer Hinsicht aber auch nach dem Strukturalismus zu verorten ist. Das ist meistens so die Kennzeichnung der ziemlich inflationär um sich greifenden Postbegriffe in den Sozialwissenschaften. Man weiß eigentlich noch nicht so ganz genau, was das Neue eigentlich sein soll. Man weiß aber zumindest, dass es nicht mehr das ist, was vorher war. Das finden Sie dann auch bei Postfordismus, Postfeminismus, Postmoderne und so weiter und so fort. Was war nun das, was vorher war? Erstmal zum Poststrukturalismus selbst. Wir haben es hier nicht, wie auch bei der Weltsystemanalyse, nicht mit einer geschlossenen Theorie zu tun, sondern wir haben es mit einem verschiedene Fachgrenzen übergreifenden Paradigma zu tun, das in Philosophie, Linguistik, Geschichtswissenschaften, Soziologie, Psychoanalyse und so weiter und so fort eine Rolle gespielt hat und dessen Vertreter intern durchaus heterogen sind. Also ich habe hier einfach ein paar genannt, Foucault, Derrida, Deleuze, Baudrillard wären wichtige Namen. Bourdieu kann aber, wie ich das nächste Mal zeigen werde, auch als eine etwas diszipliniertere Variante des Poststrukturalismus in diese allgemeine Denkströmung eingeordnet werden. Die Gemeinsamkeiten mit dem Strukturalismus, also das, was vorangegangen ist, lassen sich erstmal daran veranschaulichen, dass man sagen kann, dass sowohl der Poststrukturalismus als auch der Strukturalismus davon ausgehen, dass vielfältige soziale Phänomene in Analogie zur Behandlung der Sprache in der strukturalen Linguistik analysiert werden können. Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, es ging in der strukturalen Linguistik, die von Ferdinand de Saussure begründet worden ist, erstmal vor allen Dingen darum, davon auszugehen, dass die Parole, also die einzelnen Sprechakte, in denen sich irgendwelche Akteure äußern können, immer schon vorstrukturiert und prädeterminiert ist durch das, was de Saussure die Langue nennt. Also die Sprache im Sinne von einer bestehenden Grammatik, einer bestehenden Semantik, einer bestehenden Bestimmung von Begriffen, die Individuen verwenden, einer bestehenden Bestimmung der Verknüpfung von verschiedenen Phonemen zu Worten und von verschiedenen Worten zu Sätzen, die dann sinnvolle Aussagen bilden können. Und die Grundidee des Strukturalismus, könnte man sagen, ist es jetzt erstmal sehr verschiedene soziale Phänomene, also zum Beispiel Mythen, bestimmte Institutionen, den Austausch von Gütern oder auch den Austausch von Frauen zwischen verschiedenen Ständen zum Beispiel, in Analogie zu dieser Behandlung der Sprache zu analysieren. Und das heißt, so ähnlich wie die strukturale Linguistik davon ausgeht, dass das Interessante nicht der einzelne Sprechakt ist, sondern dass der einzelne Sprechakt immer nur eine Ausführung einer Struktur ist, die schon vorhanden ist und schon vorhanden sein muss, damit ein einzelner Sprechakt überhaupt möglich wird, geht auch der Strukturalismus davon aus, dass das Soziale vor allen Dingen als ein strukturiertes System von Beziehungen zu verstehen ist. Und dieses strukturierte System von Beziehungen definiert die Möglichkeiten für individuelle Praktiken. Und diese individuellen Praktiken sind genauso wie die individuellen Sprechakte in der strukturalen Linguistik so gedacht, dass sie im Wesentlichen eine vorhandene Struktur nur ausführen, nur exekutieren und dabei reproduzieren. Das ist so erstmal der wesentliche Grundgedanke. Was sich jetzt damit verbindet, ist natürlich eine scharfe Abgrenzung von allen Theorie- und Analyseansätzen, die das Soziale primär aus den Motiven und Handlungen von konkreten Subjekten oder Individuen erklären wollen. Also die Abgrenzung richtet sich dann vor allen Dingen gegen Strömungen der Phänomenologie, gegen den Existenzialismus, gegen große Teile der Psychoanalyse, aber auch gegen die sogenannte verstehende Soziologie, denen von strukturalistischen oder poststrukturalistischen Autoren Subjektivismus vorgeworfen wird. Wenn Sie sich an Weber erinnern und auch wenn man jetzt in die Einzelheiten der einzelnen Theorien reingehen würde, von denen sich hier abgegrenzt wird, dann wissen Sie natürlich, dass dieser Subjektivismus so ganz auch nicht stimmt, weil natürlich auch die verstehende Soziologie und auch die Phänomenologie davon ausgeht, dass das Sinnverstehen, das Vorhandensein von irgendwelchen Formen von strukturierten Bedeutungssystemen zum Beispiel voraussetzt. Aber die Frage ist eben sozusagen das Primat, an welcher Stelle man in eine Erklärung und Beschreibung sozialer Wirklichkeit einsteigt. Da hat man beim Strukturalismus wie auch beim Poststrukturalismus ein klares Votum für eine objektivistische Sozialwissenschaft. Objektivismus heißt jetzt einfach, dass es in diesem Wissenschaftsansatz darum geht, die Bedingungen und Regelmäßigkeiten des Denkens, Wahrnehmens und Handelns zu objektivieren, in denen auch die subjektiven Intentionen und Erfahrungen erst möglich werden, die aber innerhalb dieser subjektiven Intentionen und Erfahrungen nicht präsent sind. Ne? Also die Subjekte wissen eigentlich nicht vollständig, was sie tun, in welchen Bedingungen sie handeln, in welchen Umständen sie handeln. Deswegen, das wäre das Votum, ist es relativ sinnlos, von den Subjekten auszugehen, sondern man muss sozusagen die Strukturen objektivieren, die die Subjekte nicht notwendig erkennen und nicht notwendig wissen können, die aber ihren einzelnen Handlungen und Wahrnehmungen und Erkenntnisprozessen zugrunde liegen. Das wären die wesentlichen Gemeinsamkeiten. Was sind nun die Differenzen zum Strukturalismus, warum man jetzt ein neues Wort nochmal einführen muss mit diesem furchtbaren Postbegriff? Diese Differenzen haben erstmal was damit zu tun, dass der Strukturalismus im Grenzfall dazu tendiert hat, die sozialen Phänomene, die sozialen Tatsachen in Anlehnung an den Begriff der Langue bei de Saussure wirklich so zu konzeptualisieren, als hätte man es mit relativ kohärenten, mit logisch kohärenten Systemen von Beziehungen zu tun, die sich deswegen auch endlos reproduzieren können. Also die Vorstellung, es gäbe eine universale Struktur des Sozialen und diese universale Struktur würde sich relativ bruchlos in allen möglichen einzelnen Akten wiederherstellen. Dagegen setzen die Poststrukturalisten vor allen Dingen eine bestimmte Fokussierung auf die Dynamik von Prozessen der Strukturerzeugung, die eigentlich nie abgeschlossen ist. Und das hat auch was damit zu tun, das ist durchaus eine Analogie zu Marx, dass im Poststrukturalismus davon ausgegangen wird, dass wir es eben vor allen Dingen in modernen Gesellschaften keineswegs mit geschlossenen Systemen logisch kohärenter Strukturen zu tun haben, sondern mit Systemen von Widersprüchen. Also mit Systemen von Widersprüchen, in denen unterschiedliche Möglichkeiten angelegt sind und in denen es dann sozusagen auch eine Frage von konkreten historischen Kämpfen sein kann, in welche Richtung bestimmte Widersprüche und bestimmte Tendenzen, die sich aus diesen Widerspruchsdynamiken ergeben, ausschlagen. Also das folgt so in etwa dem, was ich Ihnen einleitend, die Muster, das ich Ihnen einleitend an der Begrifflichkeit des Widerspruchs bei Marx und den sich damit verbindenden historischen Dynamiken versucht habe zu erläutern. Das wäre also eine wesentliche Differenz zum Strukturalismus und damit ergibt sich auch schon eine wesentliche Differenz in den Gegenstandsbereichen. Poststrukturalisten interessieren sich eigentlich nicht so sehr für die Reproduktion von Strukturen, sondern sie interessieren sich für Momente historischer Brüche, für Momente historischer Veränderungen, für Momente radikaler Diskontinuität, in denen sich bestimmte Muster des Erkennens, Wahrnehmens und Handelns radikal verändern. Ein paar weitere Einflüsse, die noch zu nennen wären, natürlich, deswegen steht es auch in dieser Vorlesungsreihe mit drin, es gibt einen sehr, sehr starken Einfluss durch Marx, vor allen Dingen vermittelt über den sogenannten strukturalen Marxismus, den in Frankreich Louis Althusser vertreten hat. Da können Sie sich bei Wikipedia nochmal informieren, was das genau war. Dafür habe ich jetzt nicht die Zeit. Wichtig ist, dass sehr viele von den Poststrukturalisten bei Althusser studiert haben. Also Foucault unter anderem, der ihm auch in lebenslanger Freundschaft verbunden geblieben ist. Aber zum Beispiel auch Baudrillard und einige andere wichtige Leute. Was jetzt die Abgrenzung vom Marxismus betrifft und vor allen Dingen vom dogmatischen Marxismus und vom Parteimarxismus, die sich im Poststrukturalismus gleichwohl findet, so hat die vor allen Dingen mit den anthropologischen und teleologischen Implikationen von bestimmten marxistischen Modellen zu tun. Also anthropologisch in dem Sinne das Verständnis des Marxismus als einer Form des Humanismus, wie Sartre das vertreten hat, wo es einfach darum geht, den wirklichen Möglichkeiten eines irgendwie anthropologisch fixierten und universellen Menschen zum Durchbruch und zur Geltung zu verhelfen. Teleologisch, also alle Vorstellungen, die mit einem zielgerichteten Prozess des Fortschritts zu tun haben, das sind Muster, die eben abgelehnt werden. Was ebenso abgelehnt wird, vor allen Dingen an Sartres Marxismus, ist die Vorstellung eines konstituierenden Subjekts oder Kollektivsubjekts. Das ist also sozusagen im Wesentlichen das Agieren von individuellen Akteuren oder Kollektiven von Akteuren sei, das zur Veränderung und zu gesellschaftlichem Wandel führt. Das heißt nicht, wir werden das dann gleich noch sehen, dass historisch konkrete Subjekte zum Beispiel bei Foucault nicht auch eine große Rolle spielen würden. Aber es ist eben die Frage, welchen Sinn räumt man und welche Stellung räumt man den Subjekten ein. Konstituierendes Subjekt würde bedeuten, dass die Subjekte eben wirklich einfach nur letzten Endes ihre Geschichte machen. Wenn Sie sich an Marx erinnern, dann ist Marx wichtige Prämisse immer gewesen, dass die Subjekte ihre eigene Geschichte machen, aber nicht aus freien Stücken, sondern unter unmittelbar vorgefundenen Umständen und dass dabei die Traditionen aller vorangegangenen Geschlechter wie ein Alp auf den Gedanken und Handlungen der Lebenden lasten. Ne? Und der Poststrukturalismus interessiert sich vor allen Dingen für diese zweite Seite, wo es eben darum geht, wie werden auch subjektive Aktionen gebrochen, transformiert durch die Strukturen und durch die Gegebenheiten, in denen sie sich vollziehen. Und deswegen kann man es eben nicht mit der Vorstellung eines wirklich konstituierenden Subjekts zu tun haben. Was genauso abgelehnt wird, sind allerdings ökonomistische Kausalerklärungen, also alle Erklärungen, die politische Veränderungen, soziale Kämpfe unmittelbar aus ökonomischen Strukturen erklären wollen. Was an die Stelle gesetzt wird, ist ähnlich wie auch in der Weltsystemanalyse der Anspruch, komplexe Interdependenzen und Wechselwirkungen zu analysieren. Und wo Interdependenzen und Wechselwirkungen komplex sind, hat man es auch mit der Annahme einer historischen Kontingenz der einzelnen Verlaufsmuster zu tun, weil eben nie ganz klar ist, wie sich verschiedene Wechselwirkungen, verschiedene Dependenzbeziehungen an einem bestimmten historischen Punkt genau austarieren. Und damit gibt es eben auch keine vorgeschriebene Logik des geschichtlichen Prozesses. Die wechselseitigen Feindsetzungen zwischen Marxismus und Poststrukturalismus, die man vor allen Dingen in den 1960er, 70er Jahren in Deutschland, aber auch noch bis weit in die 1980er Jahre hatte, führen dazu, dass diese Gemeinsamkeiten oft nicht gesehen werden, weil die Akteure auch sehr viel damit beschäftigt waren, einander zu beschimpfen. Also das heißt, von Sartre zum Beispiel gab es in den 60er Jahren die Formulierung, Foucault wäre das letzte Bollwerk der absterbenden Bourgeoisie gegen ihren notwendigen Untergang, wo Foucault dann dazu nur meinte, wenn die Bourgeoisie nur noch mich als letztes Bollwerk hat, dann arme Bourgeoisie. Also es geht letzten Endes um solche Kämpfe, deren Details will ich jetzt auch nicht reingehen, auch wenn die historisch interessant sind. Wichtig ist mir nur zu sagen, dass es diese Feindsetzungen gab, dass man sich davon, wie aber oft in der Soziologie, nicht unbedingt Quere machen lassen sollte, um sich stattdessen anzugucken, wo sich mögliche Ergänzungs- und Verknüpfungspunkte tatsächlich ergeben. Die Feindsetzungen hatten natürlich auch was damit zu tun, dass es im Poststrukturalismus zahlreiche Anknüpfungen auch an Autoren gab, die von klassischen Marxisten irgendwie als rechtslastisch, wenn nicht faschistisch vor allen Dingen eingeordnet worden sind. Das sind Anknüpfungen an Nietzsche und an Heidegger, in anderer Form auch an Georges Bataille. Was an diesen Autoren vor allen Dingen interessant ist für Poststrukturalistinnen, ist die Fokussierung auf Momente der Überschreitung von historischen Gegebenheiten, auf Momente von Grenzerfahrungen. Es ist aber auch der Impuls einer radikalen Wahrheits- und Rationalitätskritik, den man in anderer Form natürlich auch in der kritischen Theorie findet, den man aber eben auch bei Nietzsche in der Genealogie der Moral zum Beispiel vorgedacht findet. Und worum es in diesen Anknüpfungen im Wesentlichen geht, ist eine Möglichkeit zu gewinnen, moderne Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Zum Beispiel den modernen Fortschrittsoptimismus, moderne Fortschrittsideale, aber auch bestimmte Formen des Humanismus, also der Vorstellung, dass der Mensch der Mittelpunkt aller Dinge zu sein hätte oder eine spezifische Vorstellung des Menschen im Mittelpunkt allen Interesses zu stehen hätte. Und eben auch eine bestimmte Subjektzentrierung, also die Möglichkeiten, diese modernen Selbstverständlichkeiten kritisch zu hinterfragen, ergeben sich vor allen Dingen auch aus diesen Anschlüssen. Aufgrund dieser Hinterfragung moderner Selbstverständlichkeiten hat man die Poststrukturalisten oft auch als Theoretiker der Postmoderne bezeichnet. Foucault hat dazu in einem Interview mal sehr verblüfft erklärt, was Postmoderne, habe ich irgendwas verpasst, ist die Moderne vorbei? Das zeigt schon, dass das Verständnis nicht unbedingt das Selbstverständnis gewesen ist. Was zu diesen Einordnungen führte, ist eben die Vorstellung, dass die poststrukturalistischen Autoren halt tatsächlich nochmal einen Bruch im Kontinuum der Postmoderne irgendwie verzeichnen würden oder halt in einer gänzlich neuen Perspektive auf Prozesse der modernen Vergesellschaftung drauf gucken würden. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine sinnvolle Einordnung ist. Ich würde das jetzt hier einfach mal als berechtigte Frage nur stehen lassen, ob der Poststrukturalismus wirklich ein gänzlich neues Paradigma markiert oder ob es nur eine generelle Zuspitzung von bestimmten Formulierungen und von bestimmten Problemstellungen ist, in der die epistemologischen Prämissen, die die moderne Sozialwissenschaft von vornherein ausgezeichnet haben, also dass man zum Beispiel auf Strukturen und Systeme von Beziehungen, auf Wechselwirkungen und Verhältnisse vor allen Dingen blickt und eben nicht auf die Frage des Subjektes im Schwerpunkt, ob das nicht nur im Poststrukturalismus in einer wesentlich konsequenteren Variante nochmal reformuliert wird. Und wenn man sich diese Frage stellt, ist natürlich auch die Frage, ob wir es irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich nochmal mit einem historischen Bruch zu tun haben, wie er vielleicht Moderne und Vormoderne trennt. oder ob wir es einfach nur mit einer gesteigerten Situation zu tun haben, in der bestimmte Problemwahrnehmungen, bestimmte Erfahrungen, die in der Moderne und auch in den modernen Sozialwissenschaften schon immer verarbeitet worden sind, nochmal gesteigert auch lebensweltlich zum Ausdruck kommen. Und bevor ich das jetzt hier einfach abstrakt erläutere, würde ich jetzt mal wieder in die Popkultur gehen, weil man hier das Phänomen hat, dass wenn auch mit einer gewissen Phasenverzögerung relativ viele Einflüsse von dem, was die Poststrukturalisten in den 1960er Jahren so thematisiert und entwickelt haben, auch in die Film- und Songkultur absickert. Also man könnte jetzt auch Matrix schauen, um mal zu diskutieren, wie viel Poststrukturalismus in der Matrix-Trilogie steckt, aber das würde zu lange dauern. Ich fokussiere mich stattdessen erstmal auf einen kleinen Song und werde Ihnen dann mal ganz kurz erläutern, was alles an poststrukturalistischen Motiven da drin steckt. Ne? Something. I don't know. weiterlaufen lassen. Das geht nämlich noch eine Weile mit verschiedenen Überlagerungen und verschiedenen Schleifen des Copy-of-a-Copy-of-a-Copy-Motivs. Gehen wir mal da rein, was jetzt alles sozusagen darin reflektiert wird. Also erstmal das Leitmotiv in dem Song, I'm just a copy of a copy of a copy, I'm just an echo of an echo of an echo und so weiter und so fort, lässt ziemlich gut das wiedererkennen, was die Grundstruktur oder das Ausgangsproblem der Argumentation des klassischen Strukturalismus war, dass es nämlich einen Primaten der Signifikanten, also der bezeichnenden Gegenstände, vor den Signifikaten gibt. Also das heißt, dass die Vorstellung nicht unbedingt die ist, dass hinter dem, was bezeichnet wird, also dass hinter dem, was bezeichnet, irgendetwas steckt, was wirklich bezeichnet wird, also ein reales Objekt, auf das nur verwiesen wird, sondern dass man es letzten Endes mit Systemen von Beziehungen zu tun hat, die zwischen verschiedenen Zeichen einfach nur bestehen, also zwischen verschiedenen Signifikanten bestehen. Und dass das, was als individuelle oder kollektiv geteilte Wirklichkeit entsteht, letzten Endes ein Ausdruck dieser Signifikationspraxis ist, wo die Frage nach dem dahinterliegenden Objekt, also nach der unabhängigen Wirklichkeit hinter der Signifikationspraxis, eigentlich nicht mehr sinnvoll gestellt und schon gar nicht beantwortet werden kann. Also man hat es eben hier mit dieser Vorstellung zu tun, dass auch was Subjekte sich vorstellen, was sie selbst sind, halt letzten Endes Zeichen sind, die auf andere Zeichen verweisen. Das, was Baudrillard dann für die Moderne als Simulacren beschrieben hat, also verschiedene Zeichensysteme, die keinen Bezugspunkt außerhalb von sich selbst besitzen. Man kann sich in diesem Kontext jetzt auch die Frage stellen, wer spricht hier eigentlich? Das ist eine der Leitfragen des Poststrukturalismus immer gewesen. Eine der wesentlichen Sachen, die man von der Infragestellung des Primats des Sprechers ausgehend von de Saussure hier findet, ist die Vorstellung, die mit dem Begriff des Todes des Autors verbunden ist. Oder auch mit dem Gedanken, dass der Text oder ein System von sinnhaften Zeichen immer mehr weiß als der Autor, beziehungsweise das, was de Saussure in der schönen Formel zusammengefasst hat, die Sprache spricht den Sprecher. Das kann man jetzt hier in verschiedener Hinsicht auf diesen kleinen Songtext anwenden, weil die eine Frage ist natürlich das, was auf der Oberfläche des Textes thematisiert wird, also das lyrische Ich thematisiert eben die ganze Zeit, dass es eine Kopie einer Kopie einer Kopie ist, dass in irgendwas eingelassen ist, das es nicht versteht und nicht kennt. Man kann dieses Motiv aber auch dahingehend ausweiten, dass hier nicht unbedingt ein lyrisches Ich oder unbedingt ein Mensch sprechen muss, sondern dass in der Anlage auch des ganzen Songs, der mit den klassischen modernen Mitteln des Loops und des Samplings und so weiter und so fort spielt, natürlich ein Moment einer Selbstreferenz der Popkultur drin steckt, die wir, wie Sie ja auch aus der Vorlesung zur kritischen Theorie sich vielleicht erinnern, vor allen Dingen aus Kopien von Kopien von Kopien besteht, also auf der immer wieder neuen Aufführung derselben eingespielten Stereotype und Muster. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass Pop diesbezüglich selbstreflexiv wird. Einer der wichtigsten Albumtitel in den 1970er Jahren hieß entsprechend auch Pop Will Eat Itself. Diesen Moment hat man hier eben auch drin, und dann ist es eben nicht nur unbedingt interessant, sich zu fragen, spricht hier eine konkrete Person? Das würde die ganze Sache sogar eher langweilig machen. Oder spricht hier letzten Endes die Selbstreferenz der Popkultur selbst? Auf der Ebene des Textes haben wir noch ein paar andere interessante Gemeinsamkeiten mit dem, was man in poststrukturalistischen Analysen wiederfindet. Also einmal ist es wichtig, dass das, was das Subjekt, wenn es das denn überhaupt noch gibt, hier in diesem Song ist, nichts anderes als das ist, was Foucault eine soziale Immanenzform genannt hat. Also das heißt, es gibt kein konstituierendes Subjekt, kein Subjekt, das irgendetwas von sich aus tun oder gestalten würde, sondern das Subjekt erscheint immer nur eingebettet in soziale Zusammenhänge und Beziehungen, die jenseits des individuellen Bewusstseins liegen und die sich der individuellen Kontrolle entziehen. Und damit sind auch das, was Intentionen und Handlungsfolgen sind, der individuellen Wahl und der individuellen Entscheidung weitgehend entzogen. Ne, also das findet sich hier natürlich im Refrain immer wieder, der damit spielt, look what you had to start, also nicht was du begonnen hast, sondern was du beginnen musstest, der damit spielt, why all the change of heart, also warum man sich an irgendeinem Punkt überhaupt umentscheiden sollte, wenn man am Ende doch immer wieder nur seine Rolle als Kopie einer Kopie einer Kopie spielen muss. Und gleichzeitig zeigt sich hier natürlich auch ein entfremdetes Verhältnis zu den der eigenen Kontrolle entzogenen Effekten und Folgen der eigenen Handlungen. Also das, was in diesem Look what you've gone and done drinne steckt. Und damit hat man auch schon ein wesentliches Motiv im Poststrukturalismus, in dem man sowas wie Anknüpfungen und Anschlüsse an das wiederfindet, was beim jungen Marx als Entfremdungskritik formuliert war. Entfremdungskritik allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass es im Poststrukturalismus, man könnte sich dann streiten, inwiefern das bei Marx, vor allen Dingen beim späteren Marx, eigentlich ähnlich ist, mit dem Entfremdungsbegriff nicht darum geht, die Suggestion aufzubauen, dass es dahinter, also hinter der Entfremdung, irgendeinen authentischen Ursprung, eine authentische Quelle des Menschseins gäbe, zu der man zurückkehren könnte, oder ein Versprechen der künftigen Versöhnung. Wenn das aufgegeben ist, dann bleibt eigentlich erstmal in der Moderne nur noch auch das Subjekt oder das Subjekt als soziale Immanenzform als einen inkohärenten Komplex von verschiedenen Zusammenhängen wahrzunehmen, die in ihrer Genese kontingent sind. Das steckt hier in unserem kleinen Song auch drin. I'm little pieces, little pieces, little pieces, pieces that were picked up on the way. Das reformuliert jetzt den Grundgedanken, den wir bei Foucault vor allen Dingen auch wiederfinden, dass die Subjektformierung oder die Formierung von konkreten historischen Subjekten und der Wandel dieser Form der Subjektformierung keiner übergeordneten Notwendigkeit folgt. Das, was Foucault dann später Genealogien nennt, erscheint vielmehr als Kombination von Fahrtabhängigkeiten und Zufällen, die letzten Endes zu einem Ergebnis führen, das aber nicht unbedingt einen bestimmten vorgegebenen Zweck oder eine vorgegebene Funktion hat. Zwecke und Funktionen kristallisieren sich vielmehr immer erst post factum heraus. Gleichzeitig kommen die Subjekte in der Moderne, wir werden die Gründe dafür bei Luhmann auch noch kennenlernen, ist ja ist durch den paradoxen Zustand gekennzeichnet, dass ihnen die ganze Zeit erzählt wird, dass sie Individuen sind und dass sie als Individuen unglaublich wichtig sind, während die Faktizitäten ihrer persönlichen Lebenserfahrungen vielleicht oft sehr anders aussehen. Das führt auch dazu, dass genau diese Kontingenz und Inkohärenz der Subjektformierung eigentlich sozusagen kollektiv wie auch individuell immer versucht wird, durch übergeordnete Sinnbehauptungen irgendwie aufzulösen. Ne? Also solche übergeordneten Sinnbehauptungen können dann sein, dass sie sich nicht nur individuell einbilden, sondern dass von ihnen auch erwartet wird, dass sie eine bestimmte Identität haben, dass diese Identität irgendwie was Grundlegendes sein soll, also der Kern ihrer Persönlichkeit, und dass es sozusagen eine bestimmte Logik ihrer individuellen Biografie gebe, die sie dazu gemacht hat, was sie heute sind. Das hat man sozusagen hier auch mit diesem Strukturbruch drin, dass das lyrische Subjekt das erst feststellt, dass es einfach eine Zusammensetzung von auf dem Weg aufgesammelten kleinen Stücken ist, gleichzeitig beansprucht, dass diese Stücke schon immer mit einem bestimmten Zweck aufgeladen gewesen sein sollen, der an irgendeinem Punkt historisch klar wird. Letzter Punkt, letzte Strophe, I'm just a finger on a trigger on a finger, also nur ein Finger an einem Abzug an einem Finger. Da hat man eigentlich lyrisch ganz schön ausgedrückt das, was Foucault die Zusammenschaltung von Subjekt und Technik nennt, vor allen Dingen natürlich in der modernen Disziplin. Worum es hier geht, ist, dass das Subjekt eigentlich keine von der Objektwelt getrennte Entität ist, sondern immer erst konkret in seiner Verschaltung mit der Objektwelt und in bestimmten Techniken, die es mit der Objektwelt verschalten, existiert. Also was wären Sie heute zum Beispiel ohne Ihre Smartphones? Was wäre ein Handwerker oder Techniker des 19. Jahrhunderts ohne die Apparaturen, in die er eingebunden ist? Hier geht es um den wesentlichen Gedanken, dass diese Grenzen von Subjekt und Objekt eigentlich künstlich gezogene Grenzen sind, da das, was historisch konkrete Subjekte sind, halt immer erst durch ihre spezifische Verschaltung mit den Objekten und mit der Dingwelt konstituiert wird. Was natürlich hier in dem schönen Spiel Always my intention, your attention drin steckt, ist, dass auch das, was die unmittelbaren Zielsetzungen und Motive des Einzelnen zu sein scheinen, immer schon eingebettet ist in wechselseitige relationale Beziehungen der Anerkennung und Kontrolle. Ne, die Intention wechselt sich mit der Attention, also mit der Aufmerksamkeit, die erhofft und erzielt werden soll, ab. Und was in diesem letzten Motiv natürlich drin steckt, ist die generelle Frage nach der Bedeutung der Freiheitsgrade von Subjekten in modernen Subjektivierungsregimen. Also offensichtlich ist es ja so, dass hier am Ende eine Form des gewalttätigen Aufbegehrens angespielt wird. Ne, I'm just a trigger on a finger on a trigger. Die Frage ist halt, ob selbst diese Form der Aggression, der Gewaltabfuhr und so weiter und so fort halt eigentlich als individuelle Tat vollständig zugerechnet werden können. Oder ob die Subjekte nicht genau in dem Moment, in dem sie sich für solche Dinge entscheiden, also sei das jetzt individueller Terror oder Mitgliedschaft in einer fundamentalistischen Bewegung und so weiter und so fort, sich genauso auf den vorgezeichneten Bahnen von bestimmten Erwartungshaltungen, Möglichkeitsräumen und Strukturzwängen bewegen und nicht genauso letzten Endes das tun, was sie in einer bestimmten gesellschaftlichen Logik eben auch tun müssen. Also was wäre unsere heutige EU-Notstandsregierung, wenn wir nicht den Kampf gegen den Terror hätten? Also insofern folgt eben auch der Terror einer bestimmten geteilten Logik und ist nicht einfach als individuelle Entscheidung und als individueller Wahlakt von bestimmten Akteuren zu verstehen. Man kann die generelle Frage nach der Bedeutung von Freiheitsgraden von Subjekten in der Moderne natürlich auch in eine andere Richtung auflösen. Was wäre eigentlich, wenn die Kopie der Kopie weiß, dass sie nur eine Kopie der Kopie der Kopie ist und sich entscheidet, mit den Fragmenten, aus denen sie besteht, in einem anderen Sinne umzugehen? Ne? Also nicht mehr in dem Sinne, dass sie einem bestimmten Identitäts- und Kohärenzzwang gehorcht, sondern versucht, andere Lebenspraktiken zu gestalten. Das ist durchaus was, was beim späten Foucault vor allen Dingen als wichtiges Motiv auch wieder auftaucht. Okay, jetzt zu Foucault selbst. Bei Foucault haben wir es erstmal selbst mit einem relativ heterogenen und ambivalenten Autor zu tun, was sich schon darin zeigt, dass er keiner konkreten Fachdisziplin zugeordnet werden kann und sich da auch nie zuordnen lassen wollte. Er hat an der École Normale Supérieure studiert, also einer der wichtigsten Elite-Hochschulen in Frankreich, hat Abschlüsse in Philosophie, Psychologie und Psychopathologie erworben, hat auch teilweise anfangs in der Psychiatrie gearbeitet. Er hat also keinen Abschluss in Soziologie, Sozialwissenschaften oder in Linguistik, Kunst- und Kulturwissenschaften, also in all den Feldern, für die er später besonders wichtig geworden ist. Und das, was er später so macht, das ist auch ein wichtiger Ausgangspunkt, kann auch teilweise als eine Verarbeitung von Erfahrungen, die er mit der modernen Psychologie und Psychiatrie gemacht hat, mitgelesen werden. Also nicht umsonst ist sein erstes größeres Buch, das auch gleichzeitig seine Dissertation war, eine Auseinandersetzung mit der Konstitution der modernen Psychiatrie und der modernen Psychiatrie auch als eine bestimmte Form der Machtpraxis und der Praxis der Konstitution und Kontrolle von bestimmten Formen von Subjektivität. Foucault war, was nicht unwichtig ist, um sein ziemlich ambivalentes Verhältnis zu Marx zu verstehen, in seiner Jugendzeit Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, hat aber 1953 einen relativ konsequenten Bruch mit dem Parteimarxismus vollzogen, was aber nicht ausgeschlossen hat, dass es weitere wissenschaftliche Anschlüsse an Marx gab. Wenn man dann Foucaults Texte liest, fällt auch immer auf, dass er einer der Autoren ist, die Marxismus und Marx immer sehr deutlich trennen. Also das heißt, er grenzt das auch immer sehr klar voneinander ab, oft nicht mit unironischen Bemerkungen, wie wenn Sie sich an die erste Vorlesung erinnern, die ich Ihnen da präsentiert habe, dass er halt als Anti-Marxist gilt, weil man von den Marxisten ja nicht erwarten könnte, dass sie die Marx-Texte kennen, auf die er sich bezieht. Ein wichtiger prägender Einfluss, genauso wie auch für Bourdieu, auf den ich in der nächsten Sitzung zu sprechen kommen werde, ist darüber hinaus vor allen Dingen die französische Epistemologie gewesen, von Gaston Baclard und Georges Canguilhem vertreten. Bei Canguilhem hat Foucault auch seine Dissertation geschrieben. Was er von diesen Konzepten und Analysemethoden vor allen Dingen übernimmt, ist das Konzept des epistemologischen Bruchs, also des Bruchs der Wissensordnung und der Erkenntnissysteme. Damit verbindet sich in der französischen Epistemologie eine ganz bestimmte Annahme, dass nämlich die Geschichte der Wissenschaft, anders als das normalerweise in disziplinären Eigengeschichten erzählt wird, keine Geschichte des kontinuierlichen Fortschritts ist, sondern eine Geschichte, die durch radikale Diskontinuitäten gekennzeichnet ist, in denen die Ordnung des Wissens und Erkennens grundlegend reorganisiert werden. Dass also zum Beispiel zwischen Newton und Einstein keine Linie der Kontinuität liegt, sondern dass die Fragestellung und die Konstruktion der Denkschemata, die man in der Relativitätstheorie wiederfindet, halt erst auf Grundlage eines radikalen epistemologischen Bruchs mit den Denkvoraussetzungen der Newtonschen Physik möglich wären. Damit verbindet sich gleichzeitig auch in der französischen Epistemologie eine gewisse Offenheit dafür, dass Wissenschaft immer mit der Negation bestehender Denkvoraussetzungen, bestehender Denkgewohnheiten und Selbstverständlichkeiten zu tun hat und dass die Konstruktion abweichender Wissensordnung, auch die experimentelle Konstruktion abweichender Wissensordnung, eine generelle Voraussetzung wissenschaftlicher Erkenntnis bildet. Damit verbunden gibt es dann eine relativ ausgeprägte experimentelle Denkhaltung, auch in den eigenen Arbeiten, aber eben auch in der Analyse des Gegenstandsbereiches, wo man genau darauf achtet, wo sozusagen Gedankenexperimente auftauchen, die Wissensformen neu zu organisieren erlauben. Und bei Baclard wird das so ausgedrückt, dass es eine notwendige Verbindung zwischen rationalem und poetischem Geist in der Wissenschaft geben muss. Also dass sozusagen das rationale Erkennen ohne das poetische Erdichten von Zusammenhängen, die man noch nicht kennen kann, nicht möglich wäre. Bei Foucault ist das dann ein bisschen flapsig übersetzt damit, dass er sagt, er hätte nie etwas anderes geschrieben als Fictions, also als fiktionale Literatur, aber Fictions, die durchaus einem Wahrheitsanspruch folgen, wo es einfach darum geht, experimentell neue Zusammenhänge, neue Denkvoraussetzungen einzuführen und dann mal zu schauen, ob die sozusagen am Gegenstand aufgehen. Ne? Letzten Endes ist das, was Wissenschaft eigentlich wahrscheinlich tatsächlich immer machen muss. Hier geht es halt einfach nur um einen offeneren Umgang damit, also einen offeneren Umgang, der nicht beansprucht, sozusagen unbestreitbare objektive Tatsachen zu formulieren, sondern der beansprucht, Denkangebote zu machen und Denkangebote zu prüfen. Was Foucault von der Tradition der französischen Epistemologie unterscheidet, ist, dass es bei ihm eine Verschiebung von den Naturwissenschaften auf die Humanwissenschaften gibt. Also das heißt, was sich Congouin und Bachelard vor allen Dingen angeguckt haben, war die Wissenschaftsgeschichte der Physik, der Biologie, der modernen Mathematik und so weiter und so fort. Was in den Fokus bei Foucault vor allen Dingen rückt, sind das, was die modernen Humanwissenschaften sind, also Psychologie, Medizin, Linguistik, Ökonomie und Sozialwissenschaften. Und zwar, was diese modernen Humanwissenschaften sind im Zusammenhang mit konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen, mit konkreten gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Herrschaftstechniken auch. Damit verbunden ist auch eine weitere Erweiterung. Bei Foucault treten weitaus stärker als in der klassischen französischen Epistemologie nicht nur die Transformation der Wissens- und Denksysteme in den Fokus, sondern die Frage nach den politisch-ökonomischen Bedingungen, nach den Kontexten und Konstellationen, in denen bestimmte Wissensordnungen auftauchen und durch andere ersetzt werden. Was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass es, weil das ja, wenn man sich dann mit Foucault und mit der Biografie auseinandersetzt, eh immer irgendwann auffällt, dass es bei ihm vor allen Dingen in den späten 60er und 70er Jahren eine durchaus enge Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und politischem Engagement gegeben hat, das teilweise auch durchaus militant ausfallen konnte. Das hat jetzt aber nicht zur Folge, dass man Foucault jetzt einfach sozusagen als Radikalinski oder als Linksradikalen zur Seite wischen könnte, sondern man muss sich auf das Verhältnis dieses Engagements mit der wissenschaftlichen Praxis dann wirklich auch einlassen. Auffällig ist es zum Beispiel, dass Foucault zwar durchaus in der Zeit, wo Überwachung und Strafen entsteht, als Ausgangspunkt des Interesses für das Gefängnissystem, das moderne, seine Mitarbeit in der Gruppe Gefängnisinformation, was eine Gruppe verschiedener linker Strömungen war, die halt vor allen Dingen auf eine Kritik und auch Aktion für die Abschaffung des bestehenden Strafsystems gezielt haben. Foucault versenkt sich aber gleichwohl mit Überwachen und Strafen vor allen Dingen ins 18. und 19. Jahrhundert und versucht die Vorgeschichte des modernen Strafsystems zu verstehen. Also das heißt, das wissenschaftliche Interesse reicht hier über das unmittelbare Engagement und über das unmittelbare aktive Tagwerk hinaus. Und auch in Fragen der Militanz, was bei Foucault öfter thematisiert wird, ist das meistens eingebettet in so konkrete Vorstellungen und Reflexionen darüber, wie bestimmte Sichtbarmachungen von Machtbeziehungen zum Beispiel halt geschehen können. Und das ist dann halt die Vorstellung von ihm, kann man drüber streiten, ist aber letzten Endes etwas, was in der Praxis zumindest aufgeht. Dass halt Militanz, wenn etwa, das hat er ein paar Mal gemacht, wenn ein Professor am Collège de France sich halt mit Polizeibeamten in Auseinandersetzungen einlässt, wo sie ihn am Ende zusammenschlagen oder halt in Haft nehmen, dass das sozusagen strukturelle Gewaltmechanismen deutlicher sichtbar macht, als wenn sich irgendein anderer Akteur verhaften lässt und so weiter und so fort. Also da gibt es durchaus natürlich auch eine Verbindung zwischen Analyse von Machtverhältnissen, von symbolischen Kämpfen und praktischen angewandten symbolischen Kämpfen. Trotz alledem ist es bei ihm so, dass das Engagement durchaus immer einen Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Analysen bildet, aber diese keineswegs jetzt prädeterminieren oder kompromittieren würde. Er hat sich eigentlich auf fast alle Gegenstände, die er untersucht hat, immer auch positiv eingelassen, um sozusagen auch die Möglichkeitsräume von dem, was im modernen Kapitalismus oder auch im Neoliberalismus zum Beispiel drin steckt, zu erkunden. Was ist jetzt auf der Ebene der Theorien, Methoden und Gegenstände das Wesentliche bei Foucault? Eine Gemeinsamkeit aller Werke ist erstmal eine historisch orientierte Arbeitsweise, verbunden mit einem exzessiven Quellenstudium. Obwohl Foucault politisch in der Gegenwart sehr engagiert war, gibt es eigentlich sehr wenige Bücher von ihm, die weiter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts reichen. Die einzige Ausnahme sind die Vorlesungen über die Governmentalität, in denen er sich systematisch mit dem Neoliberalismus beschäftigt. Sonst behandelt er überwiegend Fragestellungen, die etwas mit der Formation, mit dem Auftauchen der Moderne im 18., 19. Jahrhundert vor allen Dingen zu tun haben. Dieses exzessive Quellenstudium ist allerdings begleitet von einem konstruktivistisch-experimentellen Wissenschaftsverständnis, also einer aktiven Verbindung von rationalem und poetischem Geist. Man könnte tatsächlich zusammenfassend sagen, dass viele Bücher von Foucault auf eine Umkehrung etablierter Denkvoraussetzungen beruhen. Das kann man zum Beispiel deutlich machen, wenn man sich Sexualität und Wahrheit anguckt. Eigentlich macht Foucault da drin Folgendes. Er dreht einfach experimentell die verbreitete These um, dass der Kapitalismus und der moderne Kapitalismus irgendetwas mit der Unterdrückung, mit der Repression, mit der Sublimierung von Sexualität zu tun hätte und sagt einfach, okay, wir können im 19. Jahrhundert eigentlich das Gegenteil feststellen. Wir haben es mit einer diskursiven Explosion um den Sex zu tun. Nie zuvor wurde so viel über Sexualität gesprochen, nie zuvor haben sich Leute eingebildet, dass Sexualität derart wichtig ist für die Konstitution ihrer Identität, für das, was sie als Individuen auszeichnet. Und nie zuvor hat es etwas gegeben, was eine derartige Anreizung des Begehrens und der Begierlichkeiten gewesen wäre, wie das, was man im modernen Kapitalismus wiederfindet. Das ist eine Umkehr der Denkvoraussetzungen dessen, was man im Freudomarxismus, also in den an Freud anschließenden marxistischen Analysen findet, teilweise auch in der kritischen Theorie. Und dient dann eben der Neuordnung des historischen Materials, das in neue Sinnbezüge eingeordnet werden kann, die vielleicht durch diese einfache Repressionshypothese verdeckt worden sind oder blockiert worden sind. Das wäre eben ein Beispiel dafür. Bei all dem gibt es dann eben auch keine einheitliche Globaltheorie, sondern eine experimentelle Konstruktion variabler Analyseraster, die zur Bearbeitung jeweils konkreter Problemstellungen dienen, die dann zu neuen Problemstellungen führen, die zur neuen Konstruktion von Analyserastern zwingen. Und deswegen sind Theorien und Begriffe für Foucault auch nichts, was sozusagen ein geschlossenes System sein soll, sondern was vor allen Dingen als Werkzeugkiste dient. Und eine Werkzeugkiste ist eben flexibel und offen. Innerhalb dieser Denkbewegung, die halt auch häufig durch Umstellungen von des begrifflichen Apparats gekennzeichnet sind, kann man jetzt trotzdem drei miteinander eng verbundene Hauptkomplexe ausmachen. Und die betreffen jeweils die historische Form und die historische Organisation des Wissens, also der Wissensordnung, in denen sozusagen Individuen, Akteure die Weltwahrnehmen und die Welt erkennen können. Zweitens die Machtbeziehungen, auch in der engen Verbindung mit der Art und Weise, wie die Wissensbeziehungen sich verändern. Und drittens die Fragen der Subjektivität, beziehungsweise dessen, was Foucault die Subjektivierung nennt, womit klar ist, dass Subjektivität eben nichts unmittelbar Vorausgesetztes ist, sondern immer das Produkt eines Prozesses, der konkreten Formung, der Produktion von historisch-spezifischen konkreten Subjekten. Und dieser Zusammenhang von Wissen, Macht, Subjektivität oder Subjektivierung wird vor allen Dingen in den späteren Werken halt immer im Kontext, in den Verbindungen von verschiedenen konkreten diskursiven, sozialen, politischen und ökonomischen Entwicklungen behandelt. Dabei gibt es einzelne Akzentverschiebungen. Also man könnte zum Beispiel sagen, dass die Frage der Macht und des Wissens vor allen Dingen in den späteren Werkphasen zentral werden. Aber es gibt eben doch ein kontinuierliches Interesse für die variablen Zusammenhänge der Organisation von Wissen, Macht und Subjektivität. Ich will Ihnen jetzt noch mit einigen Beispielen versehen, die wesentlichen dabei aufeinander aufbauenden Analyseraster und Methoden aus zwei Werkphasen von Foucault vorstellen, wo das dann auch alles noch ein bisschen konkreter wird. Das erste ist das, was die Texte der 1960er Jahre auszeichnet, die so ein bisschen um die Methodik und um die Analyseraster der Archäologie des Wissens und der Diskursanalyse gruppiert sind. Und in einem zweiten Punkt werde ich dann auf die Genealogie und Machtanalytik der 1970er und 80er Jahre eingehen. Der Schwerpunkt von Foucaults Arbeiten in den 1960er Jahren liegt vor allen Dingen auf den Verschiebungen und Brüchen der Strukturen des Wissens und Erkennens, also das, was er in der Ordnung der Dinge, die Episteme nennt. Und dabei geht er davon aus, ähnlich übrigens wie Luhmann oder wie in Deutschland auch Koselleck, die eine ähnliche grundlegende Verschiebung in den Semantiken feststellen, dass sich hier im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert entscheidende Brüche ereignet haben, in denen sozusagen mit gemeinsamen Tendenzen die zentralen Ordnungsmuster von verschiedenen Diskursen und von verschiedenen Wissenssystemen sich verschieben und verändern. Das erste große Buch aus dieser Zeit, Wahnsinn und Gesellschaft, eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, bezeichnet im Titel eigentlich schon ganz gut, worum es geht. Foucault geht nämlich davon aus, dass man zeigen kann, dass die Konstitution dessen, was man das moderne Vernunftsubjekt nennt, also das, was Sie bei Kant finden, zum Beispiel eine ganz bestimmte Vorstellung von Subjektivität, die eben dadurch gekennzeichnet ist, dass sie rationale Muster der Weltwahrnehmung besitzt und der Ordnung der Welt besitzt, dass diese historische Konstitution des Vernunftsubjekts und der aufgeklärten rationalen Gesellschaft konstitutiv darauf angewiesen war und konstitutiv darauf angewiesen ist, dass sie ein anderes konstruiert, von dem sie sich abgrenzen kann. Und dieses andere, deswegen auch eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, wird der Wahnsinn sein, der im 17., 18., 19. Jahrhundert in wesentlich anderen Formen gedacht und behandelt wird, als das zuvor der Fall war. Sehr kurz zusammengefasst kann man sagen, dass Foucault versucht zu rekonstruieren, dass der Wahn bis ins Mittelalter als sozusagen eine schlichtweg anzuerkennende Tatsache, die zur Normalität des gesellschaftlichen Lebens gehört, behandelt worden ist. Das heißt nicht, dass es sozusagen einzelne Abstoßungen und Ausschließungen des Wahns gegeben hat, aber es heißt vor allen Dingen, dass der Wahn halt einfach als etwas Gegebenes angesehen wird, möglicherweise auch etwas, das mit besonderen göttlichen Eingebungen zu tun haben könnte und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall nichts, das man sozusagen bestreiten, negieren, ausgrenzen, einsperren oder gar behandeln könnte. Demgegenüber zeigt sich im 17., 18. Jahrhundert eine Verschiebung, insofern man versucht, den Wahn sozusagen einzuschließen, also im Wortsinne einzuschließen, die Leute in Anstalten zu stecken. Und im Übergang vom 18. 19. Jahrhundert einen weiteren Bruch, in dem jetzt der Wahn als etwas konzipiert wird, das sozusagen positiv, wissenschaftlich, rational erkannt und verstanden werden kann und das gleichzeitig geheilt werden könne. Also das heißt, der Wahnsinn ist eben nicht mehr eine Tatsache in der Welt, sondern wird zu einer erkennbaren, positiv, rational erkennbaren und zu einem Tatsache und zu einem gestaltbaren Gegenstand. Was sich in diesem Text schon zeigt, ist ein Motiv, das sich später wiederfinden wird, nämlich die grundlegende Infragestellung, dass diese neuen Formen der Psychiatrie etwas mit einer gesteigerten Humanität zu tun haben. Sicherlich, der Wahnsinn wird in den neuen Formen der Psychiatrie nicht mehr einfach nur eingesperrt, sondern man bittet die Wahnsinnigen zu Teekränzchen und zu Kaffeekränzchen. Aber letzten Endes geht es hier einfach nur um veränderte Kontrollmechanismen, indem es darum geht, dass Individuen halt gegen das, was sie möglicherweise auch sind, einfach zur Anpassung an bestimmte gesellschaftliche Konformitätsideale gebracht werden sollen. Das ist etwas, was Foucault auch in späteren Büchern über Wachen und Strafen etwa interessieren wird. Also wie vollziehen sich eigentlich solche Prozesse der Normierung und Normalisierung von Subjekten, von Subjektivitäten in der Moderne. Anderer Text aus der Zeit, die Geburt der Klinik, eine Archäologie des ärztlichen Blickes, versucht sich ungefähr in denselben Zeitschnitten der Entstehung des modernen medizinischen Wissens und der modernen institutionellen Ordnung der Klinik zu nähern, die Foucault im Wesentlichen als eine Entdeckung und Bestimmung des Lebens vom Tode her versucht zu konzipieren. Das Leben wird nicht mehr als etwas aufgefasst, das irgendwie einfach gegeben ist, sondern man versucht, das Leben zu verstehen von der Praxis des Sezierens und Klassifizierens her und von der Abweichung her. Ne? Also das Erkennen der Krankheiten und der Pathologien und der Abweichung und das Sezieren der toten Körper liegt sozusagen dem modernen Wissen und der modernen Vorstellung vom Leben zugrunde. Das größte Buch aus der Zeit, also nicht vom Umfang her, da ist Wahnsinn und Gesellschaft dicker, aber im Sinne von den Feldern, die abgedeckt werden, ist allerdings die Ordnung der Dinge, eine Archäologie der Humanwissenschaften, in dem Foucault versucht nachzuzeichnen, wie sich die neue Konfiguration verschiedener Wissensfelder im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert vollzieht. Das, was vorher die Naturgeschichte war und was ab dem späten 18. Jahrhundert die Biologie wird, das, was vorher im Merkantilismus als Analyse der Reichtümer bezeichnet wurde und das, was später die politische Ökonomie wird, und das, was vorher als Grammatik bezeichnet wurde, was ab dem 18. Jahrhundert die Disziplin der modernen Philologie konstituiert, das sind sozusagen die drei Wissensfelder, die sich Foucault anguckt. Und es gibt jetzt eine bestimmte Grundthese da drin, dass sozusagen diese Reorganisation der Wissensfelder eine gemeinsame Tendenz hat. Ging es vorher darum, dass unmittelbar die Beziehung zwischen den Dingen, die Beziehung zwischen den Reichtümern und den Gütern der Welt oder die Beziehung der sprachlichen Äußerungen zueinander in den Blick genommen werden sollten, taucht jetzt im 18., späten 18., frühen 19. Jahrhundert eine neue Figur auf, nämlich der Mensch als das, was Foucault eine empirisch-transzendentale Doublette nennt. Also die Funktion, die der Mensch im modernen Denken hat, ist mit der Annahme verbunden. Wir wissen ja, der Mensch steht im Zentrum und im Mittelpunkt aller Dinge in irgendeiner Form, glauben wir jedenfalls. Und er steht jetzt in diesen verschiedenen Wissenschaftsfeldern deswegen, weil man glaubt, sozusagen die Bedingungen der Wahrnehmung und des Erkennens, die Bedingungen des Handelns, die Bedingungen der Erzeugung der Reichtümer irgendwie im Menschen gleichzeitig nochmal erkennen zu können. Deswegen empirisch und transzendental, ne? Der Mensch ist sozusagen die Bedingung all dessen, was sozusagen in der Welt geschieht und geschehen kann, aber er ist gleichzeitig ein empirisch vorfindbares Ding in der Welt und das heißt jetzt konkret, dass zum Beispiel in der politischen Ökonomie bei Smith und Ricardo nicht mehr die Frage im Zentrum steht, wie ist der Reichtum der Welt beschaffen, der irgendwie in bestimmten Formen halt verteilt werden kann und geteilt werden kann, sondern der Mensch rückt in den Mittelpunkt als der arbeitende Mensch, der Mensch, der sozusagen Reichtümer schafft und der Mensch, der systematisch dazu gebracht werden kann, mehr Reichtümer zu schaffen. Das ist gemeint mit dieser Vorstellung auch des konstituierenden Subjektes in der Moderne. Also das hat auch was mit der Konstitution moderner Wirtschaftsbeziehungen zu tun. Reichtümer erscheinen nicht mehr als Gegebenes, sondern sie erscheinen als gestaltbares Produkt, das wesentlich auch mit der Frage zusammenhängt, wie Arbeitsprozesse organisiert werden und wie Menschen dazu gebracht werden, in bestimmter Form tätig zu sein. Die Archäologie des Wissens ist dann sozusagen der Abschluss dieser Werkphase, während die ganzen anderen Bücher jeweils sehr konkrete Gegenstände haben, ist die Archäologie des Wissens vor allen Dingen so eine Art nachholende, methodologisch-systematische Selbstverständigung darüber, was Foucault eigentlich in den vorangegangenen Analysen so getrieben und gemacht hat. Die Ordnung des Diskurses, ein Text, der gerne gelesen wird, weil er so kurz ist, der aber aus verschiedenen Gründen problematisch ist, ist einerseits eine Zusammenfassung dieser früheren Position. Es ist allerdings auch ein Übergangstext zur Thematik dessen, was Foucault später Genealogie und Machtanalytik nennen wird, die hier das erste Mal angespielt wird, aber, und das ist, deswegen ist der Text problematisch, in einer noch sehr unspezifischen und das, was Foucault später daraus macht, auch nicht adäquat abbildenden Form. Jetzt habe ich hier schon die ganze Zeit so ein paar Begriffe verwendet, die man jetzt vielleicht mal aufklären sollte, was damit gemeint ist. Archäologie meint bei Foucault erstmal genauso wie die Methode der Archäologie in der angewandten archäologischen Praxis, dass es um die Freilegung verschiedener historischer Schichten des Wissens geht, also genauso wie der Archäologe halt bestimmte Schichten, die andere Schichten überlagern, abträgt, versucht der Archäologe des Wissens, bestimmte Wissenssysteme und Bedeutungssysteme, Sinnordnungen, in denen wir uns heute orientieren, erstmal beiseite zu schaffen, um die darunterliegenden historischen Schichten des Wissens zu erschließen und nicht zu fragen, was bedeuten die von heute aus gesehen, sondern um zu versuchen, die immanenten Organisationsformen und Strukturprinzipien dieses historisch vergangenen Wissens sozusagen nachzuzeichnen. Damit ergibt sich eine Abgrenzung von der tradierten Geschichtsschreibung und von etablierten gesellschaftstheoretischen Problemstellungen. Insofern eben die Analyse der Diskontinuität an die Stelle der Analyse und der Narrative des Fortschritts tritt. Also es geht eben nicht darum zu sagen, zwischen Schicht A, B und C gibt es eine notwendige und logische Verbindung, sondern es geht darum zu sagen, die radikalen Unterschiede festzustellen, die diese verschiedenen Schichten und Organisationsformen des Wissens voneinander trennen. Und es ergibt sich daraus gleichzeitig auch eine bestimmte Form der Abgrenzung vom orthodoxen Marxismus und von verschiedenen Ansätzen in der Soziologie, die bei Foucault als Gegenpol fungieren, einfach deswegen, weil es ihm eben zunächst in dieser Werkphase darum geht, die immanenten Prinzipien von Wissensordnung nachzuzeichnen und nicht darum geht, vorauseilend immer schon zu sagen, irgendwo dahinter muss entweder ein konstituierendes Subjekt stehen oder irgendwo dahinter müssen die Strukturen der ökonomischen Beziehungen stehen, die bei ihm dann in anderer Weise doch wieder auch eine Rolle spielen, aber eben nicht in dieser voreiligen Art und Weise immer nach unmittelbaren Kausalitäten zu suchen. Der Diskurs bezeichnet dabei die geregelte Praxis der Bildung von Aussagen und Wahrheitskriterien, die einer objektiven Analyse zugänglich sind. Also das heißt, es geht hier um die Frage, wie es in einer bestimmten historischen Schicht des Wissens, die freigelegt wird, der Diskurs so organisiert, dass bestimmte Aussagen als wahr gelten, als anschlussfähig gelten, als überzeugend gelten, andere aber nicht. Und der Diskurs meint dabei bei Foucault durchaus einen pluralen Begriff. Es gibt also keine universellen Regeln und Prinzipien der Bildung von bestimmten Gegenständen und Regelmäßigkeiten in der diskursiven Praxis, sondern der Diskurs kann sowohl in verschiedene Diskurse in einer historischen Epoche aufgegliedert sein. Der Diskurs ist vor allen Dingen aber ein System von Beziehungen, das im beständigen Wandel begriffen ist. Und deswegen unterscheiden sich Diskurse, die heute geführt werden, eben auch systematisch von Diskursen des 18. Jahrhunderts zum Beispiel. Was oft ein bisschen zu Verwirrung geführt hat, ist der Begriff der Materialität des Diskurses bei Foucault. Damit meint Foucault vor allen Dingen, dass Diskurse nicht nur als abgeleitete, nebensächliche, nachträgliche Thematisierung irgendeiner gegenständlichen Wahrheit verstanden werden können, sondern dass die Arten und Weisen, wie Wissen strukturiert ist, eine unmittelbare Materialität hat, insofern die Systeme von Aussagen systematisch die Dinge konstituieren, von denen gesprochen wird. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel denke, dass Arbeit zentral ist für die Erzeugung der Reichtümer, dann erzeuge ich Dinge und sehe Welt anders, als wenn ich denke, dass die Reichtümer einfach etwas sind, was in der Welt gegeben ist und nur verteilt werden muss. Und das heißt, die Art und Weise dieser Ordnung des Wissens hängt immer auch systematisch mit der Erzeugung von gesellschaftlicher Wirklichkeit zusammen. Der Begriff der diskursiven Formationen, der bei Foucault relativ wichtig ist, meint dann eine bestimmte historisch abgegrenzte Form, in der Aussagen eines bestimmten Wissensgebietes in einer bestimmten Epoche organisiert waren. Foucault geht dabei davon aus, dass es jeweils spezifische Gegenstände, Regelmäßigkeiten und Binnenrationalitäten der Bildung von Aussagen gibt, die festlegen, was überhaupt zu einer bestimmten Zeit als wahre oder sinnvolle Aussage anerkannt oder anschlussfähig ist. Ein gutes Beispiel unter anderem wäre, Sie haben alle wahrscheinlich im Biologieunterricht die Mendelschen Vererbungsgesetze irgendwann mal kennengelernt. Nun ist es so, Mendel ist eine relativ interessante Figur diskursanalytisch, weil als der Typ, der halt als Pfarrer vor sich hin da seine Pflanzen analysiert hat und halt eingeordnet und klassifiziert hat, die Sachen das erste Mal veröffentlicht hat, hat niemand verstanden, was der Typ überhaupt will. Das ist für Foucault etwas, was er in eine bestimmte Formulierung bringt, dass Mendel halt sozusagen etwas formuliert hat, was heute und im Sinne von späteren historischen Wissenssystemen als wahr, also als sich in diese Wissenssysteme einfügend gedacht werden kann, das aber jenseits des Bereichs des Wahren des zeitgenössischen biologischen Diskurses gelegen hat. Also um solche Sachen geht es, dass halt bestimmte Wissensbestände sich nicht unbedingt immer in die Logik einer Zeit einfügen müssen. Es gibt immer das, was Foucault die Monstern nennt, die an den Rändern des geregelten und etablierten Diskurses herumschleichen, vielleicht auch mit dem Anspruch, selbst so ein Monster zu sein. Und dabei geht es halt einfach darum, darauf zu reflektieren, dass die interessante Frage aber eben dann trotzdem die ist, warum ein bestimmtes Wissen zu einer bestimmten Zeit als wahr gelten kann, wahrheitsfähig ist, zu einer anderen Zeit aber möglicherweise einfach als Monstrosität, die sich halt in bestehende Wissenssysteme nicht einordnen lässt und nicht einfügt. Es gibt jetzt ein häufiges Missverständnis, was diese frühe Werkphase angeht, das einfach daran liegt, dass Foucault, weil er erstmal auf der Ebene der Diskurse überwiegend bleibt, so etwas wie einen Diskursidealismus vertreten hätte. Demgegenüber macht er eigentlich immer relativ klar, dass er Diskurse und diskursive Formationen nur als einen relativ eigenständigen Wirklichkeitsbereich behandeln möchte, der aber mit anderen Dimensionen gesellschaftlicher Praxis immer in notwendiger Verbindung steht. Er vertritt also auch in dieser Werkphase keinen Diskursidealismus, sondern es geht ihm erstmal um eine forschungspragmatische Ausblendung der nicht diskursiven Bedingungen von Diskursen, die dem Diskurs aber kein Statut der reinen Idealität und völligen Unabhängigkeit verleihen soll. Was er beansprucht, ist, dass die Archäologie erstmal die immanenten Zusammenhänge herausarbeiten soll, um dann in einem zweiten Schritt die Verhältnisse zwischen den diskursiven Formationen und den nicht-diskursiven Bereichen, Institutionen, politischen Ereignissen, ökonomischen Praktiken und Prozessen zu untersuchen. Warum er das erst im zweiten Schritt machen will, ist eben die Vermeidung von so bestimmten Kurzschlüssen. Wenn ich immer schon denke, ich kenne den verborgenen Ursprung, ich weiß, was dahinter steht, zum Beispiel irgendwie die kapitalistische Produktionsorganisation, dann führt das halt zu bestimmten verkürzten und abgekürzten Antworten. Foucault beansprucht einfach etwas anderes. Es geht nämlich dann darum, wenn man im ersten Schritt sozusagen die Binnenrationalität von Diskursen und Wissenssystemen zu erschließen versucht, dann kann man im zweiten Schritt sehr viel genauer fragen und jenseits von bestimmten Vormeinungen fragen, wie jetzt diese Binnenrationalitäten der Diskurse wirklich mit konkreten Eigenschaften ökonomisch-politischer Verhältnisse in Verbindung stehen, die dann eben durchaus die Bedingungen des Auftauchens und des Funktionierens von bestimmten Diskursen auch bilden, aber die eben im Einzelnen nachgezeichnet werden sollen, als sozusagen als und nicht als a priori festgelegt werden sollen und feststehen sollen. Der Anspruch ist dann aber damit durchaus, wo die Archäologie, die Formation der Gegenstände, die Felder, in denen sie auftauchen und sich spezifizieren, und auch die Aneignungsbedingungen der Diskurse untersucht, begegnet sie der Analyse der Gesellschaftsformation. Das ist jetzt ein dezidiert marxischer Begriff und tatsächlich wird in der zweiten Werkphase von Foucault, also in den 1970er Jahren, dieser Zusammenhang der diskursiven Formation mit den konkreten historischen Entwicklungen von Gesellschaftsformationen in den Mittelpunkt rücken. Der Schwerpunkt dieser zweiten Werkphase liegt jetzt darin, das, was Foucault auf der Ebene des Wissens auch schon vorher interessiert hat, also wie werden Subjekte konzipiert, wie werden bestimmte Wissensordnungen etabliert, dass all das jetzt in die Zusammenhänge mit der Genealogie von Machttechniken und konkreten Praktiken der Subjektformierung eingeordnet werden soll, die für Foucault sehr viel mit der Genese des modernen Kapitalismus und der modernen Politik zu tun haben. In Überwachen und Strafen geht es etwa darum, dass die Geburt des Gefängnisses eben nicht einfach nur als Entwicklung des modernen Gefängnisses nachgezeichnet werden soll, sondern Foucault geht davon aus, dass im Gefängnis und in den entsprechenden Praktiken der Strafjustiz, die sich im 19. Jahrhundert grundlegend wandeln, eine generelle disziplinarische Neukonfiguration der Machtverhältnisse zum Ausdruck kommt, die sich auch in ganz vielen anderen Bereichen findet und die, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde, sehr viel mit der Durchsetzung des modernen Kapitalismus zu tun hat. In Sexualität und Wahrheit, dem zweiten großen Buch dieser Werkphase, im ersten Band, geht es um die Analyse des Aufstiegs der Sexualität zum zentralen Wissensgegenstand und Interventionsfeld. Also Interventionsfeld auch in dem Sinne, dass die Leute nicht nur irgendwie immer mehr über Sexualität wissen wollen im 19. Jahrhundert, sondern dass sie es eben auch als einen Bereich der politischen Intervention zur Gestaltung gesellschaftlicher Beziehungen entdecken. Dass dieser Aufstieg der Sexualität zum zentralen Wissensgegenstand und Interventionsfeld im Zusammenhang mit einer gravierenden Reproduktionskrise der kapitalistischen Gesellschaft steht, in der zur Bearbeitung dieser Reproduktionskrise die Dispositive von Disziplin und Sicherheit oder das, was Foucault Biopolitik nennt, sich herausbilden, in deren Schnittpunkt die Sexualität steht. Also man könnte auch zusammenfassend sagen, genauso wenig wie es im Überwachen und Strafen im Wesentlichen ums Gefängnis geht, genauso wenig geht es in Sexualität und Wahrheit um Sexualität. Also wenn Sie sich jetzt einen spannenden Sexschmöker erwarten, dann ist das das falsche Buch. Sondern es geht jeweils um die Frage, wie bestimmte Gegenstände und Praktiken und Wissensordnungen halt mit gesamtgesellschaftlichen Verschiebungen zusammenhängen. Aufgegriffen und weitergeführt werden beide Themenstränge dann in dem, was Foucault die Geschichte der modernen Governmentalität nennt. Dort geht es grob gesagt um den Zusammenhang der Analyse der Wissensordnung und der Techniken und Praktiken des Regierens, wobei Regieren für Foucault in einem sehr, sehr weiten Sinne verstanden wird, wo es um alle Formen der Menschenführung und der Kontrolle der Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Lebens geht. Also die Regierungspraxis kann auch sowas sein, was sich zum Beispiel in Ratgeberliteratur niederschlägt. Das müssen nicht sozusagen Anweisungen einer Zentralregierung sein. Der Begriff ist insofern ähnlich gelagert wie der Begriff der Hegemonien in den Cultural Studies. Und das wird von Foucault in diesem Buch eben vom Absolutismus über den Liberalismus bis zum Neoliberalismus verfolgt. Ein wesentlicher Schlüsselbegriff in dieser Werkphase ist jetzt, wie gesagt, der Begriff der Macht. Dabei geht es Foucault aber nicht um einen substantialistischen Machtbegriff, sondern es geht ihm vor allen Dingen um die Analyse von konkreten Machtbeziehungen. Also es gibt nicht eine universelle Macht, sondern es gibt, also nicht die Macht, über die zum Beispiel in Star Wars gesprochen wird, sondern es gibt konkrete Ausformungen von gesellschaftlichen Beziehungen, in denen Handeln durch anderes Handeln beeinflusst wird. Und die sind jeweils historisch konkret zu erschließen. Was dabei für Foucault wichtig ist, ist erstmal eine Abgrenzung von einem juridischen Machtbegriff, also einem Begriff, der Macht vom Recht her denkt und vom Verbot her denkt, und die Abgrenzung von Repressionshypothesen, die vor allen Dingen an der Macht sozusagen die unterdrückende und unterwerfende Seite betonen. Demgegenüber ist für Foucault Macht vor allen Dingen als Relationalbegriff zu fassen, der zur Identifikation verschiedener Wirkungsverhältnisse in asymmetrischen Sozialbeziehungen dienen kann. Diese Form der Macht ist aber eben nicht einfach nur Unterwerfung oder Zwang, sondern für Foucault geht es darum, dass Macht eine Form des Handelns ist, die den Möglichkeitsraum anderer Handlungen beeinflussen soll. Das setzt jetzt einerseits Freiheitsgrade auf beiden Seiten voraus. Ne? Also das heißt, wenn Sie jemanden wegen Befehlsverweigerung erschießen, haben Sie eigentlich nichts erreicht, ganz einfach deswegen, weil der den Befehl nicht mehr ausführen kann. Ne? Also sozusagen im Fall des Zwangs und der physischen Gewalt kollabiert die Machtbeziehung sogar. Worum es bei Macht geht, ist eben das Handeln, das produktive Handeln von anderen Individuen in einer bestimmten Form so zu beeinflussen, dass sie sich in bestimmten Formen verhalten. Ne? Also das heißt zum Beispiel romantische Liebesbeziehungen als Machtbeispiel, darauf werde ich später auch nochmal zurückkommen. Man muss sozusagen niemanden zum Abwaschen zwingen, weil sozusagen die Aufgabenteilung in bestimmten Formen und die Aufgabenteilung in so bestimmte Formen der wechselseitigen Verpflichtungsverhältnisse immer schon so klar sind, dass die Leute innerhalb dieser Beziehung sich in einer bestimmten Form eben auch verhalten. Das ist gemeint damit, dass hier der Möglichkeitsraum von Handeln beeinflusst werden soll. Und dabei geht es Foucault immer auch darum, dass vor allen Dingen moderne Machtverhältnisse nur von ihrer Produktivität her verstanden werden können. Also moderne Machtverhältnisse sollen nicht einfach nur unterdrücken und unterwerfen, sie sollen produktive und funktionierende Subjekte hervorbringen. Also sie sollen etwas Positives in gewisser Weise produzieren. Die Annahme ist dabei, dass solche Machtbeziehungen ubiquitär sind, dass sie also als Momente aller sozialen Beziehungen und Phänomene wirksam sind, sowohl in den Wissensordnungen als auch in den vermeintlich intimsten und natürlichsten Regungen, die als Produkt konkreter Machtverhältnisse und Techniken analysiert werden können. Und die Machtanalytik soll eben die konkreten Formen, in denen Machtverhältnisse organisiert sind und die historischen Wirkungslinien ihrer Entstehung aufschlüsseln. Das, was Foucault als Genealogie bezeichnet, was dann die primäre Analysemethode der 1970er Jahre wird, zielt jetzt vor allen Dingen darauf, die gesellschaftlichen Bedingungsgeflechte und die historischen Brüche und Transformationen hinter den Verschiebungen der verschiedenen Wissensschichten, die Foucault sich vorher angeguckt hat, aufzuklären. Das Ganze soll aber eben nicht gemacht werden als kausale Rückführung heterogener Veränderungen auf eine einzige Ursache. Vielmehr geht es darum, komplexe Netze von Beziehungsgeflechten und Wechselwirkungen im Zusammenspiel mit heterogenen gesellschaftlichen Funktionslogiken und sozialen Kämpfen zu betrachten, in denen sich bestimmte Wirkungslinien in einer historisch kontingenten Form verschaltet haben. Für Foucault ist das eine kritische Methode, da die historische Kontingenz der Arten und Weisen, wie sich Wirkungslinien miteinander verkoppelt und verkettet haben, immer auch heißt, dass historisch andere Möglichkeiten damit blockiert worden sind. Und der Anspruch bei Foucault immer ist, dass sozusagen damit ein Wissen der vergangenen Kämpfe und auch von dem, was in den vergangenen Kämpfen sich gegen etwas anderes durchgesetzt hat, auch gegenwärtige Kämpfe sozusagen beeinflussen kann. Deswegen eine kritische Methode, weil es eben um diese Verfügbarmachung von Wissen geht. Ein letzter wichtiger Begriff, um zu verstehen, was Foucault in dieser Zeit treibt, ist der des Dispositivs. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus der Militärsprache kommt. Für Foucault meint das Dispositiv ein strategisches und funktionales Ensemble von diskursiven und nicht-diskursiven Elementen. Es geht darin also nicht nur um bestimmte Wissensordnungen, nicht nur um bestimmte Texte, Rechtstexte etwa, sondern es geht um die systematische Verschaltung von Diskursen, aber auch von bestimmten Formen der Architektur und Raumordnung, bestimmte Formen der materiellen Techniken zur Formung und Kontrolle von Individuen oder Gruppen, wie man die zum Beispiel in der modernen Fabrik vorfindet. Und der wesentliche Gedanke bei Foucault ist, dass Dispositive sich nicht einfach so herausbilden, sondern dass sie als Reaktion auf gesellschaftliche Notstände und Problemlagen entstehen. Wenn Sie mir jetzt noch 5 Minuten geben, dann erläutere ich Ihnen ganz, ganz kurz noch, was das Disziplinardispositiv bei Foucault ist. Also das, worum Überwachen und Strafen vor allen Dingen geht. Foucault geht davon aus, dass sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts eine zentrale neue Form der Organisation von Macht herausgebildet hat, die er als Disziplin bezeichnet und die von dem unterschieden ist, was er das klassische Modell der souveränen Macht oder der Feudalmacht genannt hat. Die Macht des Souveräns, also des Feudalherrn oder des absolutistischen Herrschers, bestand vor allen Dingen in der Abschöpfung von Gütern und Leistungen. Also es geht hier darum, dass halt bestimmte Güter und Leistungen, die vorausgesetzt werden, halt entnommen werden können und angeeignet werden können. Bei der Disziplin geht es demgegenüber für Foucault um was ganz anderes. Es geht nämlich um die systematische Steigerung der produktiv nutzbaren Fähigkeiten von Subjekten. Also es geht nicht mehr darum, irgendwie den Bauern einen Teil ihres Produktes wegzunehmen, sondern Subjekte hervorzubringen, die in bestimmter Weise gesteigert produktiv sein können. Natürlich, um dann, wie Foucault das formuliert, um dann umso mehr entnehmen zu können. Aber das Wesentliche ist, es geht hier eben nicht einfach nur um die Aneignung und Abschöpfung, sondern das Zentrale ist sozusagen die Produktivität und die systematische Steigerung der Kräfte. Die Macht des Souveräns war dadurch gekennzeichnet, dass es hier sehr aufwendige, aber gleichzeitig lückenhafte Kontrollmechanismen gab. Demgegenüber ist für Foucault Disziplin dadurch gekennzeichnet, dass man sehr vielfältige, effiziente und kleine Kontrollmechanismen hat, die aber eine hohe Kontrolldichte aufweisen. Also es gibt sozusagen nicht die großen Formen der sichtbaren Überwachung, aber es gibt sozusagen die kleinliche und kleinteilige Überwachung in allen möglichen Lebensbereichen, die sozusagen jede einzelne Lebensregung und jede einzelne mögliche Tätigkeitsform zu erfassen und systematisch zu bearbeiten versuchen. In der Art und Weise der Gewaltausübung und der Sanktion hat man auch sehr wesentliche Differenzen. Was für Foucault die Macht des Souveräns auszeichnete, war letzten Endes die gewaltförmige, unterwerfende Sanktion, die die Übermacht des Souveräns darstellen und zum Ausdruck bringen sollte. Demgegenüber geht es bei der Disziplin um minimale, vielfältige und kleinliche Sanktionen, die alle gleichzeitig das Ziel haben, nicht das Individuum zu überwältigen, sondern zu seiner Besserung, zu seiner Optimierung zu dienen. Und damit verbindet sich auch eine radikale Verschiebung der Sichtbarkeitsverhältnisse, war die Souveränitätsmacht sozusagen auf gesteigerte Sichtbarkeit des Souveräns ausgerichtet, geht es in den modernen Machttechniken wie der Disziplin im Wesentlichen darum, dass die Individuen, die Gegenstände der Intervention der Macht, in Sichtbarkeitsfelder gerückt werden, also permanent kontrolliert werden, während die überwachende Instanz eigentlich unsichtbar wird und eigentlich unbekannt ist. Die wichtigen Kennzeichen der Disziplin sind für Foucault, dass sie weniger auf das Bewusstsein zielt, also es geht nicht darum, irgendwelche Individuen zu überzeugen von irgendetwas, sondern auf den gelehrigen Körper. Disziplin zeichnet sich also dadurch aus, dass die bestimmte einzelne Tätigkeitsform und Einzelfunktionen so segmentiert werden, dass sie als minimalistische, voraussetzungslose Verrichtungen, Körperfunktionen eingeübt, habitualisiert werden können und dann beliebig miteinander rekombinierbar sind. Und worum es dabei im Wesentlichen geht, ist eine Koordinierung der Zusammensetzung der Einzelfunktionen und Tätigkeiten zur optimalen Steigerung der Kräfte des Kollektivs. Das ist was sich sowohl im Militär findet, wo halt die Schlagkraft von verschiedenen Funktionen so miteinander kombiniert werden soll, dass sich die Gesamtkräfte steigern. Aber das findet sich analog eben auch in der modernen Fabrikdisziplin, eine Analogie, die sich auch bei Marx schon sehr ausführlich untersucht findet. Die wesentlichen Mittel der Disziplin oder der guten Abrichtung, wie Foucault das nennt, lassen sich einmal als hierarchische Überwachung kennzeichnen. Also es geht um eine Optimierung der Blickbeziehung in den Architekturen. Also das heißt, das, was moderne Gefängnisse zum Beispiel auszeichnet, ne, dass sozusagen die Individuen immer überwacht und kontrolliert werden können. Natürlich auch das, was solche frontalen Anordnungen hier kennzeichnet, also auch das, wo wir jetzt gerade sitzen und worin wir uns befinden, ist sozusagen ein Überbleibsel aus der aus den Disziplinarinstitutionen des 18. und 19. Jahrhunderts. Ne, die frontale Anordnung von verschiedenen Leuten, die alle gleichzeitig halt irgendwie gesehen werden können, ob sie auch noch schön aufmerksam sind. In der Fabrikarchitektur haben Sie zum Beispiel relativ häufig die erhöhten Gänge, auf denen die Aufseher halt hin und her gehen können, um sozusagen jeden Winkel der Fabrik permanent in den Blick nehmen zu können. Gleichzeitig ist es wichtig, dass in den Disziplinarorganisationen nach Möglichkeit alle Individuen in überwachte Überwacher verwandelt werden sollen. Also das heißt, es geht nicht nur darum, dass es irgendwie Aufseher gibt, sondern es geht darum, heute nennt man das zum Beispiel 360-Grad-Feedback, ne, dass alle Leute in einer bestimmten Organisation sich die ganze Zeit kontrollieren sollen, ob sie auch schön den ganzen Tag produktiv und funktional für die Steigerung der Produktivität der Gesamtorganisation tätig sind und ob sie da noch Verbesserungsfähigkeiten haben. Das zweite Mittel der guten Abrichtung ist für Foucault die normierende Sanktion. Dabei geht es um die Permanenz kleiner minimalistischer Belohnungen und Strafen, die die Individuen nicht unterwerfen, sondern zur Selbstkontrolle und Optimierung anreizen sollen. Und es geht schließlich bei ihm um die Prüfung als eine Kombination von diesen beiden Mitteln. Hier sehen Sie jetzt abschließend für heute nochmal, wie das dann konkret visualisiert aussieht. Der panoptische Blick als Idealbild der Disziplin. Etwas, das teilweise auch in Gefängnisarchitekturen, aber auch in anderen architektonischen Formen verwirklicht worden ist. Das Wesentliche ist, dass sozusagen hier von dem zentralen Wachturm jede einzelne Zelle prinzipiell einsehbar ist. Die Subjekte sind also dazu angehalten, sich permanent überwacht zu fühlen, auch wenn man gar nicht weiß, ob im Kontrollturm gerade jemand sitzt oder sie gerade sieht. Worum es damit geht, ist gleichzeitig ein wesentlicher Charakter aller disziplinarischen Zurichtungen, dass es um eine Verinnerlichung von Kontrollmechanismen geht. Ne? Also das heißt, es geht um die Verinnerlichung von Selbstkontrolle und Selbstdisziplin, die auch mit einer Steigerung der Fähigkeiten zu tun haben. Die wichtige Pointe zum Schluss, was hat das alles mit Marx zu tun? Für Foucault ist die Genealogie der Disziplin etwas, das sich seit dem 17. Jahrhundert in sehr verschiedenen Institutionen mit sehr verschiedenen Problembezügen herausbildet, in den Schulen, Spitälen, Arbeitshäusern, Kasernen, später eben auch im Gefängnis. Und es dient dort jeweils zur Bearbeitung von ganz konkreten Problemlagen. Im Militär ist das zum Beispiel die Veränderung der Schusswaffen, die langsame und sehr schwer nachzuladende Muskete wird durch das schnellfeuernde Gewehr ersetzt. Das erfordert sozusagen andere Organisationen der Kräfte im Militär. Also die Soldaten müssen beweglicher sein, sie müssen irgendwie taktischer selbst agieren können. Das erfordert sozusagen andere Formen der Training des Körpers, des Soldaten als sozusagen optimal herzustellendes Subjekt, das aus einem bestimmten Teig geformt werden kann. Und man könnte jetzt durchspielen, wie sich andere Spuren davon vorher finden. Das Wichtige bei Foucault ist, dass die Systematisierung und Verdichtung dieser heterogenen Techniken zu einem dominanten Dispositiv in einem Zusammenhang mit der Genese des modernen Kapitalismus steht, einfach im Sinne von einem Wechselwirkungszusammenhang. Auf der einen Seite, das hatte ich am Anfang in der Marx-Vorlesung auch erläutert, gibt es mit der Durchsetzung des Kapitalismus verbunden erstmal eine unglaubliche Expansion von strafbaren Delikten, die mit der Durchsetzung des Privateigentums zusammenhängen. Also wenn sozusagen sehr viel von dem, was die Individuen als Gewohnheitsrechte vorher getan haben, durch das Privateigentum zu strafbaren Delikten wird, wie sich das ja auch heute fortsetzt, ne, wenn zum Beispiel einfach das Wiederaussehen von selbstgewonnenem Saatgut durch Genpatente zu einer Straftat werden kann, dann hat man es halt einfach damit zu tun, dass sich die Notwendigkeit der Strafe und Sanktionen extrem vervielfältigt. Also man braucht sozusagen vielfältigere, dichtere und effizientere Sanktionsmechanismen, um sozusagen die Individuen auch auf Linie zu bringen und bestimmte Eigentumsrechte zum Beispiel durchzusetzen. Vor allen Dingen schaltet sich das aber auch mit was anderem zusammen, nämlich, dass die Akkumulation von verwertbaren Arbeitskräften eine wesentliche Vorbedingung der Akkumulation von Kapital ist und bleibt. Und das Menschenmaterial, das man jetzt sozusagen aus bestimmten vorangegangenen Lebensformen freigesetzt hat, zwar eine potenzielle Arbeitskraft gebildet hat, aber eben keine wirklich ökonomisch nutzbare Arbeitskraft. Und es geht eben hier darum, aus einem rohen, unbearbeiteten Menschenmaterial sozusagen ein funktionierendes, arbeitsfähiges, optimal einsetzbares Menschenmaterial zu gewinnen und herzustellen. Und hinzu kommen Probleme der Arbeitsorganisation unter den Bedingungen der wachsenden Arbeitsteilung in der Fabrik, die eben auch eine spezifische Zusammensetzung von vereinzelten und für sich genommen sinnlosen Tätigkeitsformen erfordern, die vor allen Dingen durch die Verinnerlichung von Routinen und Disziplinen ermöglicht und begünstigt werden. Foucault dazu, die beiden Prozesse der Akkumulation von Menschen und Akkumulation von Kapital können nicht getrennt werden. Das Problem der Anhäufung von Menschen wäre nicht zu lösen gewesen, ohne das Anwachsen eines Produktionsapparats, der diese Menschen sowohl erhalten wie nutzbar gemacht hat. Umgekehrt wird die Bewegung der Kapitalakkumulation von den Techniken beschleunigt, welche die angehäufte Vielfalt der Menschen nutzen. Insbesondere waren die technologischen Veränderungen der Produktionsapparate, die Arbeitsteilung und die Ausarbeitung von Disziplinarprozeduren sehr eng miteinander verflochten. Und es gibt eine weitere Verflechtung, das Disziplinardispositiv wird nämlich für Foucault gleichzeitig sozusagen der historische Bedingungsrahmen der Herausbildung des modernen Humanismus. Also der moderne Humanismus als eine Vorstellung, dass es irgendwie um die Gestaltung menschlicher Fähigkeiten und so weiter und so fort geht und dass der Mensch im Mittelpunkt des Interesses aller möglichen Bereiche steht, hat für Foucault im Wesentlichen etwas damit zu tun, dass der Mensch sozusagen als zu bearbeitendes Material zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivität erkannt und genutzt werden soll. Das ist jetzt übrigens für Foucault genauso wie für Marx eben auch nicht nur negativ gedacht, es geht eben nicht nur um Unterwerfung, es geht auch um eine tatsächliche Steigerung der Fähigkeiten von Subjekten und damit auch um einen tatsächlichen Zuwachs von möglichen Freiheitsgraden. Auf all das werde ich im Zusammenhang mit einem zweiten Punkt dann nochmal zurückkommen, die Genese dessen, was Foucault Biomacht nennt, werde ich, weil sie was mit der Reproduktionskrise des Kapitalismus im 19. Jahrhundert zu tun hat, die sehr viel mit der Entstehung der modernen Geschlechterverhältnisse zu tun hat, am Anfang der Sitzung zu den Geschlechterverhältnissen dann noch voranstellen. Das schließt dann sozusagen als ein weiteres wichtiges Dispositiv an diesen Überblick zur Genealogie der Disziplin an. Soweit für heute. Danke für die Geduld und schöne Weihnachten. Konsumieren Sie fleißig.